Die Stärke der Heldin hingegen speist sich aus der Anzahl an Gefährtinnen und der Belastbarkeit ihrer sozialen Beziehungen. Die markantesten Momente der Heldin liegen in Freundschaft, Familie, Liebe oder anderen Formen von Verbundenheit, wenn ihre integrative Kraft sichtbar wird. Je mehr eine Heldin um Hilfe bitten kann, desto stärker ist sie. Und wenn sie bei diesem Konzept zusammenzucken, schreibt Carriger, sollten sie vielleicht über ihre eigene Definition von Stärke nachdenken und darüber, wie die Erzählungen um sie herum diese beeinflusst haben. Wir erkennen: Unsere Geschichten und unsere Schemata liberalisieren sich nur langsam, werden jedoch vielfältiger. Unser Blick wird weicher und zugleich wacher. Doch dieser mühsame Weg zu mehr Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern gefällt bekanntlich nicht allen. Jedenfalls reagieren manche Männer hochaggressiv auf die sehr langsame, aber sehr sichere Umverteilung erzählerischer Hegemonie. Ein spezielles, extrem misogynes Narrativ, das die Enttäuschung ihres Dominanzanspruchs zu fassen versucht, verbreitet sich deshalb momentan besonders schnell und besonders gewalttätig. Incels und ihr Frauenhass. In den vergangenen Jahren mehren sich weltweit Fälle von exzessiver Gewalt gegenüber Frauen. Motiv für die Anschläge in Christchurch oder Halle waren neben Rassismus und Antisemitismus auch ein tief sitzender Hass auf Frauen. Der Täter in Halle ließ in seinem Auto als musikalische Begleitung seines live ins Internet gestreamten Anschlages den Song Alec Minassian laufen, in dem es heißt: Nutten lutschen meinen Schwanz, während ich Fußgänger überfahre. Das Lied mit dem Namen des misogynen Terroristen als Titel ist eine explizite Reminiszenz an dessen Anschlag 2018 in Toronto, als er systematisch Frauen überfuhr. Im selben Jahr eröffnete ein anderer Täter in Tallahassee, Florida, das Feuer in einem Yogastudio. 2019, am Tag des Women's March, plante ein weiterer Mann eine Massenerschießung bei einer Kundgebung in Provo, Utah, um so viele Mädchen zu töten, wie ich sehe. 6 Frauen asiatischer Abstammung wurden 2021 in Atlanta ermordet, als ein Täter gezielt in Massagesalons fuhr, um sie zu erschießen. Die Täter sind in der Regel Männer, die sich radikalisieren und Homosexuelle und/oder Transmenschen und/oder den Feminismus an sich als Schuldige ausmachen. Sie sehen sich als Helden in einem Abwehrkampf, als Streiter für eine alte, bessere Ordnung, als unterdrückte Rebellen gegen das Unrechtsregime kultureller Liberalisierung. Und sie haben sich einen Namen gegeben, der ihre Selbsterzählung als sexuell Deprimierte explizit macht: Incels. Eine Kurzform für Involuntary Celibates, Personen, die unfreiwillig zölibatär leben. Die simple Fiktion, mit der sie ihren Hass auf Frauen narrativ legitimieren, besagt: Frauen sind schuld am existenziellen Elend einsamer Männer. Fußnote: